Das Thema heute ist Kritik der Heteronormativität, also Kritik an Heterosexualität als sozialer Norm und Unterdrückungskategorie. Mit dieser Kritik wird sich in den letzten 10, 15 Jahren vor allen Dingen in Queer-Theorien beschäftigt. Aber Kritik an Heteronormativität gab es auch schon in lesbisch-schwulen Bewegungen in den 1970er und 80er Jahren. Aber so richtig systematisiert wurde es halt eben erst seit den 1990er Jahren. Im Zuge der sogenannten dritten Welle des Feminismus und mit der Entwicklung der Queer Studies als akademische Disziplin. Ich würde euch jetzt gerne meine Gliederung vorstellen. Die dritte Welle des Feminismus, das impliziert ja schon, dass es da eine erste und eine zweite Welle gegeben haben muss. Deshalb würde ich euch kurz gerne einen historischen Abriss geben. Da sich Queer-Theorien auf einige Entwicklungen feministischer und lesbisch-schwuler Theoriebildung und Bewegung beziehen, wenn auch teils in kritischer Weise, möchte ich einige Entwicklungen der 70er und 80er Jahre aufzeigen. Darüber hinaus werde ich eine damalige Kritik, und ich denke, die besteht auch heute noch, am westlichen Feminismus erklären und die sogenannte Sex-Gender-Debatte erläutern. Vor diesem Hintergrund werde ich dann die Grundzüge von Queer-Theorien vorstellen und die Kritik an Heteronormativität als eine Grundlage eben dieses theoretischen und politischen Ansatzes. Da sich Queer in Deutschland vor allen Dingen durch die Thesen von Judith Butler verbreitet hat und eben bekannt wurde um die Debatte darum, werde ich ihren Begriff der heterosexuellen Matrix und ihr Konzept der Performativität von Geschlecht vorstellen. Im Kontext dieser Ansätze von Butler werde ich dann Gender-Parodien als subversive Strategien gegen Normen der Heterosexualität vorstellen. Butlers Forschungen prägen bis heute die queere Theorie sehr nachhaltig, während in Deutschland andere queere Aktivistinnen eigentlich sehr wenig bekannt sind. Ich reproduziere das heute dann ein bisschen, aber ich dachte, für einen Einstieg ist es dann vielleicht ganz gut, sich erstmal mit Butlers Thesen auseinanderzusetzen. Nun komme ich noch zu einer etwas längeren Vorrede zu Begriffen und Positionierungen. Ich möchte mich gerne im Kontext des Themas in Anführungsstrichen Race, Class, Gender, Sexualität und so weiter selbst verorten, das heißt mich und mein Wissen gerne selber positionieren. Ich bin weiß, ich lebe zurzeit als heterosexuell und damit mit all den Privilegien dieser Lebens- und Begehrensform. Ich definiere mich in kritischer Distanz als in Anführungsstrichen eher weiblich. Ich versuche aber diese Rollenzuschreibung abzulehnen oder alltäglich nicht so zu erfüllen. Ich habe das Privileg zu studieren und ich verorte mich theoretisch und politisch als Queer-Feministin. Ich möchte mich mit und während meines Vortrages möchte ich auf keinen Fall eine Art von Stellvertreterin-Politik vollziehen. Das heißt, ich möchte nicht für weiblich sozialisierte Menschen, für Queers of Color, für Trans und für viele mehr als eine Einheit sprechen, oder ich möchte auf keinen Fall für sie sprechen. Die Geschichte feministischer Bewegung und von Queer- und Heteronormativitätskritik auf diese Art und Weise zu erzählen, ist nur eine mögliche Art, sie zu erzählen, und diese Art habe ich gewählt, weil es eigentlich ist es meiner theoretischen Position geschuldet. Darüber hinaus ist das die Geschichte des geopolitischen Westens und ihrer sozialen Bewegungen und Theorien, und damit ist es eine sehr eurozentristische Perspektive, und indem ich diese Entwicklung so nachzeichne, reproduziere ich eigentlich auch diesen Eurozentrismus. Also indem ich halt irgendwie andere Entwicklungen in anderen Teilen der Welt vernachlässige. Viele Gender- und Queer-Theorien arbeiten mit poststrukturalistischen Ansätzen und benutzen sprachlich sehr voraussetzungsvolle Begriffe und haben jede Menge Fremdwörter, die sich ganz oft nicht mit einem anderen Wort übersetzen lassen. Also ich brauche dann sehr viele Wörter und Sätze, um das zu erklären, weil dahinter stehen Konzepte. Und ich habe mich bemüht, so gut wie möglich schwierige Begriffe zu vermeiden. Aber ein paar Begriffe muss ich benutzen und ich versuche sie einfach so gut wie möglich zu erklären und hoffe auch, dass dies hier ein Raum sein kann, um Nachfragen zu stellen. Dann noch etwas zum Dilemma von Schrift und Sprache. Viele Begriffe, die ich benutze, die würde ich, wenn ich sie schreibe, in Anführungsstriche setzen. Und dazu gehören Worte wie Mann, Frau, weiblich, männlich, Rasse oder Race. Schwarz und Weiß würde ich als Kategorien groß schreiben. Und zwar jeweils um die soziale Konstruktion dieser Worte deutlich zu machen. Also dass dahinter Konzepte stehen, die keine natürliche Grundlage haben, sondern dass dahinter soziale Konzepte stehen. Wenn ich allerdings die ganze Zeit sagen würde, in Anführungsstrichen Mann, in Anführungsstrichen Frauen, dann wäre das, glaube ich, anstrengend zum Zuhören. Und deshalb hoffe ich, dass ihr mit mir die Anführungsstriche denken könnt. Weiterhin werde ich Homosexualität als Wort benutzen. Und viele der lesbischen und schwulen Bewegungen in den 70er Jahren haben das als Selbstbezeichnung abgelehnt, da das eben Begriff ist aus der Medizin, aus der Psychologie und aus dem Recht, die eine Bezeichnung für eine Krankheit darstellt. Und dafür wurde eigentlich der Begriff gay positiv wieder angeeignet oder in Deutschland lesbisch und schwul. Und wenn ich das Wort homosexuell heute dennoch oft benutze, dann ist es, um diese Opposition, diesen Gegensatz zu heterosexuell immer deutlich zu machen, weil es ja um Heteronormativitätskritik geht. Und deshalb werde ich das Wort immer wieder benutzen. Dann möchte ich als Letztes noch einen Begriff erklären, und zwar Diskurs. Ich werde nämlich sehr viel davon reden, dass etwas diskursiv erzeugt ist. Und das versuche ich jetzt mal zu definieren. Diskurse sind als Praktiken zu behandeln, die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen. Also der Diskurs produziert im Sinne des französischen Philosophen Michel Foucault nicht eine einfache Verbindung von Dingen und Wörtern, verbindet also nicht Wirklichkeit und Sprache. Das heißt, zum Beispiel wäre das Wort Frau ist nicht auf eine natürliche Art und Weise mit dem Konzept, was wir in der Gesellschaft haben, wie wir Frauen sehen oder wie die Rollenerwartungen an Frauen sind, da existiert keine natürliche Verknüpfung. Diskurse verändern sich historisch und die Regeln des Diskurses bestimmen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt über einen bestimmten Gegenstand gesagt werden kann. Und das ist dann die Wahrheit. Das heißt, die Diskurse repräsentieren nicht ihre Inhalte durch Worte, sie sind vielmehr eben als Praktiken zu verstehen, die diese Gegenstände herstellen, von denen sie sprechen. Und die Ordnung des Diskurses und diese Erzeugung der Wirklichkeit wird hergestellt durch die Wiederholung gleicher Aussagen. Ich versuche es mal an einem Beispiel vielleicht noch deutlicher zu machen. Mit der Entstehung des sogenannten Bürgertums und der Entstehung der modernen Medizin wurde die Ordnung der Geschlechter in der Gesellschaft in einem Eingeschlechtermodell verstanden. Also wie der Name schon sagt, wurde von einem anatomischen, biologischen Geschlecht ausgegangen. In diesem einen Geschlecht gab es auch schon Hierarchien, die zugeordnet waren, aber die Medizin definierte damals nicht zwei getrennte Geschlechter, sondern eines, das verschiedene Abstufungen von Vollkommenheit besaß. Und nach dem Zweigeschlechtermodell, was wir heute haben, gibt es Frauen und Männer, die grundsätzlich verschieden sind. Und Jahrtausende vorher galt aber was anderes als Wahrheit, nämlich dieses Eingeschlechtermodell. Und so produzieren eben Diskurse, in diesem Fall ein medizinisch-biologischer Diskurs, einen Gegenstand, die Geschlechterordnung, und definieren, was über diesen Gegenstand sagbar ist, also was die Wahrheit ist. Und das war bis zum 18. Jahrhundert, dass es ein Eingeschlechtermodell gibt und seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, dass es ein Zweigeschlechtermodell gibt. Vielleicht hilft das ein bisschen. Okay, dann komme ich jetzt zum historischen Kontext. Wie gesagt, queer bezieht sich in der Theoriebildung sowohl auf lesbisch-schwule Bewegungen als auch auf feministische Theorien und Bewegungen. Und beide Bewegungen sind sehr, sehr vielfältig und ich kann nicht auf alle Strömungen eingehen. Es geht also nur darum, eine Grundidee zu vermitteln. Mit den neuen sozialen Bewegungen der 1968er, wie der Friedensbewegung und der Studierendenbewegung, formierte sich auch die Frauenbewegung neu. Diese Bewegung ab den 68er Jahren wird auch die zweite Welle des Feminismus oder die neue Frauenbewegung genannt. In ihren Zielen und Forderungen bezog sie sich aber auch auf die erste Frauenbewegung, weil sie eben gesagt haben, dass die Rechte und die Forderungen der ersten Frauenbewegung noch nicht erfüllt sind. Und die erste Frauenbewegung, die sich in Deutschland so Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt hatte, wurden auch Frauenrechtlerinnen genannt, weil es ihnen vor allen Dingen darum ging, das Wahlrecht für Frauen zu erhalten, also um eine Gleichheit von Männern und Frauen vor dem Gesetz. zu erhalten. Aber Sie haben auch schon Forderungen gestellt, wie das Recht auf Erwerbsarbeit, den gleichen Lohn für gleiche Arbeit und den Zugang zum Studium für Frauen. Also während die Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts vor allen Dingen die Gleichheit vor dem Recht forderten, waren die Feministinnen der zweiten Welle, bei den Feministinnen der zweiten Welle gemeinsam, dass sie versuchten, Frauen als Subjekte und überhaupt erst in dieser Gesellschaft sichtbar zu machen und die Unterdrückung von Frauen durch Männer sichtbar zu machen. Also sich erstmal überhaupt in die Geschichte einzuschreiben. Das heißt, sie wollten sich aus der Privatheit in die öffentliche Sphäre rücken. Dieser Ausspruch, dieser Slogan, das Private ist politisch, dürfte ja wahrscheinlich vielen noch ein Begriff sein. Die lesbisch-schwule Bewegung organisierte sich in den 68er Jahren ebenfalls neu. Auch ihnen war es ein Anliegen, sich erstmal als Subjekt einzuschreiben, als Subjekt D. Es ging um das Thematisieren ihrer Unterdrückung, ihrer Verfolgung und ihrer Diskriminierung. Und im Gegensatz zu der bis dahin existierenden homophilen Bewegung, die sich primär um die Integration von Schwulen und auch etwas von Lesben in die heterosexuelle Mehrheitsnormen bemühte und eher so mit so einer Harmlosigkeit der Differenzen zwischen Heterosexualität und Homosexualität argumentierte, fordert diese neu formierte lesbisch-schwule Bewegung eben die Anerkennung der Andersheit von Lesben und Schwulen. Es wurde auch so ein neues Identitätsgefühl entwickelt und es nannte sich Gay Pride. Also dieses Stolzsein auf schwul oder lesbisch wurde als ein Identitätsgefühl geschaffen. Und auch überhaupt die Verwendung des Begriffes Gay als Selbstbezeichnung ist eben Kennzeichen dieser neuen Identität. Es sollte eine Positivierung einer eigenständigen lesbischen und schwulen Identität vollzogen werden und dabei eine radikale Kritik an der heterozentristischen Gesellschaft. Diese Identität wurde vor allen Dingen in den USA im Zuge der sogenannten AIDS-Krise und mit der Stigmatisierung von AIDS als sogenannte, in Anführungsstrichen, Schwulenkrankheit nochmal verstärkt, weil es eben im gemeinsamen Kampf gegen die homophobe Politik der Reagan-Ära nochmal so ein verstärktes Gemeinschaftsgefühl gab. Das soweit als kleiner historischer Überblick. Nun noch zu einer sehr zentralen Theoriedebatte, die als Hintergrund sehr wichtig ist für die Auseinandersetzung mit Heteronormativitätskritik. In den 1970er Jahren wurde in der feministischen Theoriebildung die Unterscheidung zwischen Sex und Gender eingeführt. Gender steht in der englischen Sprache für Geschlecht. Im Gegensatz zu dem Begriff Sex, der im Englischen das biologisch-körperliche Geschlecht beschreibt, bezeichnet Gender vor allen Dingen eine soziale und kulturelle Kategorie, also eine Geschlechtsidentität oder das soziale Geschlecht. Damit wird eben die Ebene des sozialen Ausdrucks des Geschlechts, also bestimmte geschlechterspezifische Rollenverteilung, beschrieben. Für den Begriff gibt es im Deutschen keine Übersetzung, also es gibt diese Unterscheidung nicht. Es gibt eben nur den Begriff Geschlecht, der immer beides meint, Sex und Gender. Mit der Unterscheidung zwischen Sex und Gender kann die Geschlechterdifferenz zwischen Männern und Frauen und die Unterdrückung von Frauen als ein Ergebnis historischer und sozialer Effekte und damit als veränderbar begriffen werden. Also mit Gender als Begriff konnte das nun benannt werden. Mit dieser grundlegenden Analysekategorie Gender kann die Opposition zwischen Männern und Frauen in Frage gestellt werden, indem geschlechtsspezifische Rollenverteilung wie dass Frauen für den Haushalt zuständig sind und für die Kindererziehung und die Männer das Geld nach Hause bringen sollen. Sowas kann eben als soziale Konstruktion benannt werden. Und damit können eben so vermeintliche biologistische Argumentationen, dass es eben die Natur des Mannes oder der Frau sei, das kann als sozial zurückgewiesen werden. Und somit ist Gender so eine Kategorie der sozialen Interpretation des biologischen Geschlechts. Ab Mitte der 80er Jahre wurde diese Unterscheidung zwischen Sex und Gender kritisiert und das mündete in der sogenannten Sex-Gender-Debatte. Und die steht halt eben auch im Zusammenhang mit der sogenannten dritten Welle des Feminismus. Es wurde von einigen Feministinnen kritisiert, dass die Unterscheidung zwischen Sex als biologischem Geschlecht und Gender als sozialem Geschlecht auf der stillschweigenden Voraussetzung basiert, dass es eben von Natur aus Männer und Frauen gibt. Also die Unterscheidung von Sex und Gender setzt die Unterscheidung von Natur und Kultur voraus, und zwar von einer Kultur Gender, die auf die Natur Sex einwirkt, die außerhalb des Sozialen steht und Natur als eine passive Oberfläche ansieht, in die das Soziale eingeschrieben wird. Also Sex, das biologische Körpergeschlecht, bleibt Natur und nur die daraus abgeleiteten Rollenerwartungen sind soziale Art. Und damit kann das biologische Geschlecht in dieser Argumentation ja, wird als unveränderliche Tatsache bestehen bleiben. Und in Deutschland gewann die Debatte, die, denke ich, bis heute anhält, 1991 an Explosivität. In dem Jahr wurde das Buch Gender Trouble von der amerikanischen Philosophin Judith Butler übersetzt. Die Übersetzung ist das Unbehagen der Geschlechter, was vielleicht nicht so eine ganz geglückte Übersetzung ist. Später wurde Gender Trouble zu einem Grundlagenwerk für queere Theorie. Erst wurde es aber in feministischen Kreisen sehr diskutiert. Butler stellt in Gender Trouble die These auf, dass nicht nur die Geschlechtsidentität sozial konstruiert ist, sondern auch das biologisch-körperliche Geschlecht. Denn mit der Sex-Gender-Unterscheidung bleibt eben so eine schicksalhafte Verhaftung an einen biologischen Körper erhalten. Und Butler argumentiert halt, dass auch das Konzept dieses biologischen Geschlechts eine Geschichte hat und dass diese Geschlechter eben nicht immer so angesehen wurden, was vorhin auch ja schon beim Eingeschlechtermodell ein bisschen angedeutet wurde. Butler bricht also mit der Annahme, Geschlecht sei eine biologische Eigenschaft von Körpern. Sie schreibt in Gender Trouble, ja, möglicherweise ist das Geschlecht Sex immer schon Geschlechtsidentität Gender gewesen, sodass sich herausstellt, dass die Unterscheidung zwischen Geschlecht und Geschlechtsidentität letztlich gar keine Unterscheidung ist. Die Geschlechtsidentität umfasst in dieser Argumentation also auch das biologische Geschlecht als soziale Konstruktion. Das heißt, der Geschlechtskörper wird bei Butler nicht mehr als der Kultur vorgelagert oder entgegengesetzt angesehen, sondern der Prozess, der das natürliche Geschlecht herstellt, befindet sich im Sozialen. Diesen Prozess, die sogenannte Performativität von Geschlecht, werde ich später noch genauer erklären. Das heißt, dass Butler Geschlecht als gleich ursprünglich mit Kultur ansieht. Butler geht von der materialisierenden und naturalisierenden Wirkung von kulturellen Normen aus. Biologisches sei eben kulturellen Produktionsweisen nicht vorgängig, sondern sind gerade eben deren Wirkung und deren Ergebnis. Mit dieser Argumentation versucht Butler, die Konstruktion eines biologischen ebenso wie eines sozialen Geschlechtes als Wirkung kultureller Macht aufzuzeigen. Damit umfasst das soziale Geschlecht Gender auch das biologische Geschlecht Sex, und ein Rückgriff auf so einen natürlichen Körper ist damit nicht mehr möglich. Aus dieser Perspektive erfolgt eben keine Einschreibung sozialer Normen in einen vorgegebenen Körper. Vielmehr entsteht der Körper als Norm erst durch die Norm. Das heißt, er existiert nicht vor dem Sozialen. Der Körper ist von Anfang an eigentlich ein Sozialkörper. Butler bringt hier den Begriff der Materie ein, als ein Prozess der Materialisierung, der im Laufe der Zeit stabil wird, sodass Begrenzungen und Oberflächen entstehen, die dann als feste Körper erscheinen. Ich hoffe, das wird später, wenn es jetzt noch nicht, vielleicht wird es später noch mal ein bisschen deutlicher. Diese These, dass sowohl Gender als auch Sex sozial konstruiert sind, wurde von verschiedensten Feministinnen teilweise sehr, sehr heftig kritisiert. Ich kann hier leider nicht auf die Kritiken im Einzelnen eingehen, aber den Kritiken gemeinsam war, dass Butler eigentlich eine Körperfeindlichkeit vorgeworfen wurde. Also es wurde argumentiert, dass es trotz aller Konstruktionen doch natürliche Tatsachen geben müsste, Tatsachen gibt von Geburt, Altern, Krankheit und Tod. Und es ist eben so zumindest minimale geschlechtlich differenzierte Körperteile, Fähigkeiten, hormonelle und chromosomale Unterschiede geben müsste. Und ohne Bezug auf eine Konstruktion. Ich glaube aber, dass es sich bei vielen der Kritiken auch um eine Fehlinterpretation Butlers handelt, denn sie leugnet keineswegs einen Körper in einer materiellen Beschaffenheit. Sie sagt vielmehr, dass die Materialität von Körpern mit einbezogen wird in einen sozialen Prozess und dass der Körper damit zum Bestandteil der Geschichte gehört und er hört dadurch nicht auf, Körper zu werden. Geschlechtskörper bilden eher sowas wie die verkörperlichte soziale Realität. Als Reaktion auf diese Diskussion und diese teils heftigen Kritiken von Butler, von den Feministinnen, nannte Butler ihr darauffolgendes Buch auch Körper von Gewicht, um genau eben zu unterstreichen, dass das Körper eben immer noch eine Bedeutung haben und sie nicht vorhatte, diese Körper aufzulösen. Darüber hinaus kritisiert Judith Butler, dass die feministische Forschung Frauen als homogene Gruppe beschreibt und betrachtet, mit gemeinsamen Merkmalen und Interessen. Und sie kritisiert daran, dass die spezifischen kulturellen, klassenspezifischen und ethnischen Differenzen zwischen Frauen so nicht betrachtet werden können. Sie selbst arbeitet das aber überhaupt nicht systematisch heraus. Aber es haben in den 80er Jahren verschiedene lesbische, schwarze und postkoloniale Feministinnen darauf hingewiesen, dass der bisherige Feminismus ein weißer, privilegierter Feminismus des geopolitischen Westens war und immer noch ist. Und dass der Feminismus durchzogen ist von Rassismen und Heterosexismen. Also der Feminismus wurde als weiß, heterosexuell und der Mittelklasse angehörend entlarvt. Und die Argumentation ist, dass es somit nicht möglich ist, von einer einheitlichen, universellen Unterdrückungserfahrung der Frauen zu sprechen. Vielmehr ist es eigentlich eine sehr ignorante und gewaltvolle Geste, so das zu vereinheitlichen, die Frauen fordern das und das, weil es eben verschiedene Lebensrealitäten gibt und damit auch verschiedene andere Unterdrückungskategorien vernachlässigt werden. Das heißt, diese Perspektive wird als eurozentristisch abgelehnt. In der Folge dieser Debatten erhielten neben der Kategorie Gender auch die Kategorien Class und Race Eingang in die feministische Forschung. Und die wurden dann so als Trias der Unterdrückung etabliert. An dieser Stelle würde ich gerne einen Ausschnitt aus der Dokumentation Venus Boys von 2001 zeigen, die sich eben mit dem Thema weiblicher Männlichkeit im Rahmen von Transgender beschäftigt. Leider ist dieser Filmausschnitt, habe ich ihn nur auf Englisch da. Ich hoffe, das geht für euch. My mom. This, believe it or not, is my father. This is my father after he joined the Navy. A slash of brilliant tropical color. I was very fortunate to grow up in a queer environment. My mother's a lesbian, my father was bisexual. So I remember when I was a child and I saw a man and woman kissing in a movie, it seemed so strange and unnatural for me because what I knew was lesbians and gay men relating with each other. I think that it was challenging, but I do think that it was a blessing because I came into the earth on so many margins, you know, because already my mother's family is Alaskan Indian and European. My father's family is African and Choctaw. And so there was already such difference within my mother's family. I'm the only black child. My mother's a lesbian. We were quite poor. So I've always been on the margins of race, of gender, of sex, of class. So yes, I think it gave me a lot of strength because I had to become aware of how to move in each world while at the same time realizing that I didn't really belong in any of them. Ja, das ist ungünstig. Ja, Entschuldigung, das war dann nur mit Ton. Ja, ich wollte gerne an diesem Ausschnitt die Verschränkung von Race, Class und Gender einfach nochmal verdeutlichen. Die Person in dem Filmausschnitt, ich weiß nicht, ob das jetzt auch gut hörbar war, spricht auch noch von den Kategorien Sex und Sexualität und darum soll es jetzt im Folgenden weitergehen. Ich komme jetzt zum nächsten Punkt und zwar queer. In der Queer-Theorie werden die Errungenschaften feministischer Bewegungen und Theorien, die ich gerade kurz skizziert habe, also die Historisierung, die Geschichtlichkeit und die Denaturalisierung der Kategorien Gender und in manchen Theorien auch von Sex, die werden halt übernommen. In der Tradition lesbisch-schwuler Theorien wird die unreflektierte Selbstverständlichkeit von Heterosexualität als Kritik aufgenommen. Queer geht aber noch weiter darüber hinaus. Zuerst wieder ein Zitat. Im Kampf gegen diese Vorstellung von Stabilität lenkt Queer den Blick dahin, wo biologisches Geschlecht Sex, soziales Geschlecht Gender und Begehren nicht zusammenpassen. Bei Queer-Theorie oder Queer-Studies handelt es sich nicht so um so eine einheitliche Theorie oder so eine einheitliche Theorie-Schule. Es wird aber hauptsächlich mit poststrukturalistischen, konstruktivistischen und psychoanalytischen Konzepten gearbeitet. Als Selbstbezeichnung ist Queer eine relativ neue Bezeichnung. Im Englischen ist Queer ein sehr alltägliches, populäres Schimpfwort. Und zwar für, in Anführungsstrichen, Homo, Schwuler, Tunte. Und bedeutet auch sowas wie sonderbar, seltsam, verdächtig und suspekt. Also bezeichnet eben all jene, die den gesellschaftlichen Normen geschlechtlicher und auch sexueller Identität nicht entsprechen. Die Wiederaneignung als Selbstbezeichnung von lesbischen, Lesben, Schwulen, Trans und vielen mehr war eine Art widerständiger Akt. Weil es irritierte sehr, wenn die Beschimpften sich selbst so nannten und versuchten, der Beschimpfung damit die Verletzung zu nehmen. Im deutschsprachigen Raum wird diese Bedeutung des Begriffs und diese positive Wiederaneignung selten mitgedacht. Queer bezeichnet in dieser Aneignung viele verschiedene Identitäten und Lebens- und Begehrensformen. Lesbisches und schwules Begehren, bisexuelle, trans, asexuelle, also viele, die den sexuellen Normen und Begehrensweisen einer heterosexuellen Dominanzgesellschaft eben nicht entsprechen. Die Idee dabei ist, die identitätspolitischen Einschränkungen wie lesbisch und schwul zu überwinden und auch eben Identitäten jenseits dieser Opposition homo, hetero einbeziehen zu können. In dem Begriff queer drückt sich damit auch schon eine Grundlage von Queer-Theorie aus, nämlich die Kritik an Identitätspolitiken. Eben diese Kritik daran, Forderungen im Namen einer Gruppe zu erheben und damit überhaupt erst diese Gruppe und diese Kategorie hervorzubringen und immer weiter zu stabilisieren. Also schaut Queer auch darauf, wie emanzipatorische Diskurse daran beteiligt sind, hierarchische und binäre Kategorien wie Mann, Frau, Homo, Hetero, Schwarz-Weiß immer wieder zu reproduzieren und auch aufrechtzuerhalten. Und Queer im Gegensatz dazu soll halt auf die Vielfältigkeit, auf die Brüchigkeit und Unabgeschlossenheit von Identitäten verweisen. Und der Begriff soll möglichst offen und nicht oder ständig neu definierbar sein. Und damit beinhaltet der Begriff eigentlich immer mehr Möglichkeiten, als er bisher beschreibt. Zweites grundlegendes Vorgehen von Queer ist das Hinterfragen und Dekonstruieren der Vorstellung, Geschlecht sei eine unumschlößliche, unhistorische und biologisch determinierte Kategorie. Also Geschlecht, Geschlechtsidentität und Sexualität werden als sozial und kulturell hervorgebracht betrachtet, also als ein Konstrukt analysiert und damit als eine veränderbare Variable. Durch Queer- und Transgender-Theorien hat sich eine Differenziertheit von Gender-Kategorien, die Differenziertheit von Gender-Kategorien vervielfältigt und geht weit über das in der feministischen Theorie existierende männlich-weiblich hinaus oder verwirrt zumindest in bestimmten Kontexten, sich eben da nicht einzuordnen. An diesem Punkt versuche ich nochmal einen Filmausschnitt zu zeigen. aus dem Film Gendernauts von 1999. I've never felt male and I've never felt female and I don't really concern myself with gender. I just let people go the way they will with it, and if they're confused, then I let them be confused, and you know, I don't really have an answer for them. So, are you a boy or a girl? Yes, you know. Gender confusion is a small price to pay for social progress. They can learn to work around gender. I don't need to learn to work around them to be comfortable. And you don't mind if people call you she or he? I don't really care, as long as they're being nice, as long as they're, you know, not abusing me or using he or she as derogatory. Vielleicht sollte ich da noch kurz versuchen zu übersetzen. Also, die Person sagt, dass sie sich als weder männlich noch als weiblich definiert und einordnen möchte und dass wenn Menschen um sie herum dadurch verwirrt sind, dass es nicht ihr Problem ist. Und auch die Frage, welches Personalpronomen, ob er oder sie, sagt sie ja, dass sie das eigentlich echt überhaupt nicht interessiert, solange die Menschen respektvoll mit ihr umgehen. Dann zum dritten wichtigen Punkt von Queer-Theorie, der mit der Infragestellung von Geschlecht zusammenhängt, und das ist das heutige Thema, nämlich die Kritik an Heteronormativität. Darauf werde ich gleich noch länger näher eingehen. Das heißt, dass neben den Kategorien Sex und Gender nun auch die Kategorie Sexualität mit in die Argumentation genommen wird. Das sogenannte biologische Geschlecht, Sex, entspricht in dieser Perspektive nicht notwendigerweise dem daraus abgeleiteten sozialen Geschlecht und bewirkt auch nicht notwendigerweise eine bestimmte Form des Begehrens, Heterosexualität. Heterosexualität soll vielmehr als Privileg und Norm destabilisiert werden. Queere Theorie betont damit die Prozesshaftigkeit von Geschlecht und Sexualität und ebenso auch die instabilen und brüchigen Beziehungen der Kategorien Geschlecht und Sexualität untereinander. Das versuche ich jetzt an dem Begriff der Heteronormativität genauer zu erklären. Einleitend, eine Definition von Heteronormativität von dem Sozialwissenschaftler Peter Wagenknecht. Heteronormativität ist ein Begriff der Queertheorie als systematische Reflexion von Widerstandspraxen gegen die hegemoniale Ordnung von Geschlecht und Sexualität. Der Begriff Heteronormativität ist vielfältig und bis heute in seiner Verwendung umstritten und wird uneinheitlich gebraucht. Ich definiere ihn hier in seiner gängigen Verwendung innerhalb der Queertheorien. Der Begriff setzt sich aus Hetero und Normativität zusammen. Bei Normativität geht es um Formen von Macht, wie sie sich zum Beispiel in Ausschlüssen aufgrund von biologischen Tatsachen oder universalistischen Wahrheitsdiskursen in das Normale einschreiben. Hetero verweist auf Heterosexualität. Der Begriff soll verdeutlichen, dass Heterosexualität in der Gesellschaft normgebend ist, also gesellschaftlich als soziale Normen der Geschlechterverhältnisse in der Gesellschaft verankert ist. Und Subjektivität, Lebensformen, symbolische Ordnungen und die gesellschaftliche Organisation strukturiert. Es wird davon ausgegangen, dass Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität in komplexer Weise zusammenhängen, sich gegenseitig bedingen und stabilisieren. Also Heterosexualität wird als gleichzeitige Bedingung und Ergebnis einer exklusiv binären Geschlechterordnung betrachtet. Es gibt also drei Ebenen: Sex als Geschlechtskörper, Gender als Geschlechtsidentität und Sexualität oder sexuelles Begehren. Heteronormativität drängt Subjekte in die Form von zwei körperlich und sozial klar voneinander unterschiedener und sich ausschließender Geschlechter, deren sexuelles Verlangen sich auf das jeweils andere Geschlecht richtet. Das erzeugt den Druck, sich selbst über eine geschlechtlich und sexuell bestimmte Identität zu verstehen, sich als Mann oder Frau und als heterosexuell zu verstehen. Und dieser Zwang zur Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität soll als Norm mit dem Begriff kritisiert werden. Darüber hinaus vermittelt der Begriff, dass heterosexuelle Begehren als natürlich und normal angesehen sind. Das bedeutet, dass Heterosexualität als Natürlichkeit und Eindeutigkeit dargestellt wird, als eine unveränderbare Tatsache. Und diese Naturalisierung von Heterosexualität zeigt sich zum Beispiel in der selbstverständlichen Selbstverständlichkeit von heterosexuellen Paarbildungen als Ursprung und Grundlage aller sozialer Beziehungen. Ist eingeschrieben in Diskurse über Ehe, Körper, Erziehung, Nation, Gesundheit und vieles mehr. Und damit beschreibt eben der Begriff auch ein zentrales Machtverhältnis, das alle anderen gesellschaftlichen und kulturellen Bereiche und auch das Subjekt selbst durchzieht. Und alle Begehren und Lebensformen, die dieser vermeintlichen Normalität der Heterosexualität nicht entsprechen, werden eben als Abweichung definiert und diskriminiert. Und das sind dann Begehren wie lesbisches und schwules Begehren, Trans-, Intersexualität, Asexualität und so weiter. Also Heteronormativität resultiert in einem gesellschaftlichen Zwang zu bestimmten Identifizierungen und beschreibt die Grenzen, was akzeptiert ist. Es wird und wurde von Queers of Color kritisiert, dass Heterosexualität als ungefragt weiß privilegiert angenommen wird. Das heißt, nicht irgendeine Heterosexualität wird in der Gesellschaft privilegiert, sondern die Heteronormativität ist die Privilegierung einer spezifischen weißen, mittelständischen, auf der Kleinfamilien basierenden Gruppe. Und eben andere Machtverhältnisse und Unterdrückungskategorien wie Race, Ethnizität, Klasse, Alter, Behinderung und so weiter werden kaum berücksichtigt. Generell gibt es speziell zu Heteronormativität als Machtverhältnis und im Zusammenhang mit anderen Unterdrückungskategorien noch nicht so viel Forschung. Es gibt vor allen Dingen wenig empirische Arbeiten zu dem Thema. Bisher finden die Debatten fast ausschließlich in der Theorie statt. Der Begriff Heteronormativität hat sich so erst in den letzten 15 Jahren etabliert. Vorher gab es aber auch schon andere Wortkonstruktionen mit ähnlicher Bedeutung, wie zum Beispiel Heterosexismus, Heteropatriarchat oder Zwangsheterosexualität. Und in diesem Wandel der Benutzung der Begrifflichkeiten drückt sich auch eine Verschiebung aus auf so einer politischen und theoretischen Ebene. Das heißt, weg von eher so strukturalistischen Kontexten, von Patriarchat als so einem festen, eindimensionalen Unterdrückungsverhältnis, hin zu der Betonung der Vielfältigkeiten und Interdependenz von Machtstrukturen, hin zu eher sprachvermittelten Ansätzen, also zu poststrukturalistischen Ansätzen. Und dafür ist auch der Begriff der heterosexuellen Matrix von Judith Butler ein Beispiel, der den Zusammenhang von Geschlecht und Sexualität verdeutlicht und das System, das diese Verbindung produziert, als ein sprachliches Vermitteltes definiert. Judith Butler schreibt, der Begriff heterosexuelle Matrix steht für das Raster der kulturellen Intelligibilität, durch das die Körper, Geschlechtsidentitäten und Begehren naturalisiert werden. Das erkläre ich jetzt im Folgenden. Für Heterosexualität muss es ein eindeutiges, weibliches oder männliches soziales Gender geben, welches aus einem anatomischen, biologischen Geschlecht abgeleitet wird und sich in einem Begehren zum Gegengeschlecht verbindet. Nach Butlers Ansicht wird diese Opposition von Mann und Frau durch die Forderung einer Übereinstimmung von Sex, Gender und einem gegengeschlechtlichen Begehren abgesichert. Also hängt diese Zweigeschlechtlichkeit und die Heterosexualität zusammen. Und diese Absicherung, diese Verbindung funktioniert als diskursives und sozial produziertes Modell der Geschlechtsintelligibilität. Also ein System, was definiert, was lebt und denkbar ist. Also diese Intelligibilität ist das Leb- und Denkbare. Und das ist eben die heterosexuelle Matrix, die Butler als das Raster definiert, durch die durch das die Körper, Geschlechtsidentitäten und Begehren naturalisiert werden. Und durch diese Naturalisierung steckt diese heterosexuelle Matrix eben den Bereich des Denk- und Lebbaren ab, also was an Geschlecht und Sexualität in der Gesellschaft, im Zentrum, in der Norm steht. Und dadurch, dass die Geschlechter Mann-Frau und die Heterosexualität als leb- und denkbar definiert sind, erscheinen andere Optionen als eben nicht leb- und denkbar. Und damit geht ein Verbot von Homosexualität als nicht denk- und lebbar einher. Das heißt, alle anderen Existenzweisen, in denen sich das soziale Geschlecht nicht vom biologischen Geschlecht herleiten lässt und in denen die Praktiken des Begehrens sich nicht aus dem Körpergeschlecht oder dem sozialen Geschlecht ableiten lassen, die werden, wie Butler es nennt, verworfen. Homosexualität ist also das aus der herrschenden Geschlechter- und Sexualitätsmatrix ausgelagerte andere oder das Abweichende. Und durch diesen Ausschluss spiegelt Homosexualität den gültigen Moralkodex einer Gesellschaft in Bezug auf sexuelle Normen wider und auch die allgemeine Ordnung der Geschlechter. Das heißt, die Abweichung Homosexualität wird notwendig gebraucht, um den Inhalt der Heterosexualität überhaupt erst bestimmen zu können. Also durch diesen Ausschluss wird das Normale, also die Heterosexualität, überhaupt erst hergestellt und stabilisiert. Und jetzt die Frage, wie kann dieses System der Heteronormativität und des Ausschlusses kritisiert werden? Da Heterosexualität auf die Zweigeschlechterordnung angewiesen ist, ist ein Ansatz, diese Ordnung zu entnaturalisieren und sie damit aufzubrechen und die Natürlichkeit von Heterosexualität in Frage zu stellen. Also werde ich jetzt im Folgenden darauf eingehen, wie so eine Entnaturalisierung der Zweigeschlechterordnung vielleicht möglich ist und danach auf mögliche Strategien, die Natürlichkeit der Heterosexualität in Frage zu stellen. Wenn Geschlecht keine vorgegebene natürliche Tatsache ist, sondern sozial konstruiert, dann muss es ja soziale Mechanismen der Herstellung von Geschlecht geben. Und diese nennt Butler die Herstellung von Geschlecht als performativen Akt. Sie schreibt im Unbehagen der Geschlechter: In welchem Sinne ist die Geschlechtsidentität ein Akt? Ähnlich wie auch andere rituelle gesellschaftliche Inszenierungen erfordert auch das Drama der Geschlechtsidentität eine wiederholte Darbietung. Wir dürfen die Geschlechtsidentität nicht als feste Identität konstituieren, aus dem die verschiedenen Akte hervorgehen. Vielmehr ist sie eine Identität, die durch die stilisierte Wiederholung der Akte instituiert wird. Auch das versuche ich im Folgenden deutlicher zu machen. Geschlecht ist nach Butler sprachlich und damit auch sozial erzeugt, also keine gegebene biologische Tatsache, sondern sie wird in einem performativen Akt hergestellt, der auf Wiederholungen basiert. Um das zu verstehen, ist es vielleicht gut, erstmal den Begriff der Performativität zu erklären. Den Begriff der Performativität entlehnt Butler aus der Sprechakttheorie von John Austin. Ganz verkürzt hat John Austin in den 70er Jahren in seiner Theorie der Sprechakte verschiedene sprachliche Äußerungen unterschieden und somit auch performative Äußerungen. Diese Äußerungen sind Sprechakte, in dem im gleichen Moment, in dem sie ausgesprochen werden, eine Handlung vollzogen wird. Konkrete Beispiele wären Äußerungen wie: Hiermit erkläre ich sie zu Mann und Frau, ich taufe dich auf den Namen oder ich verspreche dir. Damit wird dann jeweils die Handlung der Eheerklärung, des Taufens oder des Versprechens vollzogen. Also das heißt, über diese bloße Bezeichnung wird eine materielle Wirkung erzeugt. Die Äußerungen stellen in dem Moment, wo sie ausgesprochen werden, etwas her. Und diese Aussagen ziehen ihre Autorität der Herstellung daraus, dass sie sich auf bestimmte Konventionen beziehen. Das heißt, wenn ich vor dem sogenannten Traualtar stehe und sage, ja, ich will, dann hat das eine andere Bedeutung, als wenn ich, ja, ich will, in einem anderen Kontext sage. Also wenn ich das vom Traualtar sage, dann gehe ich damit den Bund der Ehe ein und in anderen Kontexten nicht. Und deshalb sind diese Konventionen und die Räume, in denen diese Äußerungen vollzogen werden, sehr wichtig. Und Butler überträgt nun diese Annahme der performativen Sprechakte auf das Geschlecht. Die Aussage nach der Geburt eines Menschen, es ist ein Junge oder es ist ein Mädchen, stellt das Geschlecht erst in dem Moment der Aussage her. Mit dieser Anrufung wird ein S zu einer Sie oder zu einem Er. Die Anrufung zitiert eine Konvention, eine soziale Ordnung, in dem Fall, das ist die Geschlechterordnung, es muss ein Junge oder es muss ein Mädchen sein. Und erst durch diese Äußerung setzt die Einordnung ein. Und erst mit dieser Information können entweder blaue oder rosa Strampler gekauft werden oder das Zimmer in der perfekten Farbe gestrichen werden. Und diese erste Anrufung, die reproduziert sich dann im Leben immer weiter. Also tagtäglich werden wir als Mann oder Frau angerufen. Und diese Anrufungen passieren auf ganz, ganz verschiedene Arten und Weisen. Wenn ich zum Beispiel im Internet Bücher bestelle und muss da meine Adresse angeben, muss ich auch immer diese Option Mann oder Frau angeben in der Adresszeile. Weil es ist immer mit diesem Sternchen, dass ich das anklicken muss. Wenn ich es nicht anklicke, kann ich keine Bücher bestellen. Also ich bin gezwungen, mich als Mann oder als Frau da zu verorten. Es gibt aber auch eher so Anrufungen auf der Ebene des sozialen Geschlechts. Sowas zum Beispiel, dass es zum Beispiel Frauenfilme gibt, weil das, keine Ahnung, so kitschige Liebesfilme sind und Frauen sind so emotional. Damit wird auch wieder immer so ein spezifisches Geschlechtsrollenmuster angesprochen. Also es passiert auf ganz verschiedenen Ebenen und ich glaube, wenn wir nachdenken würden, ja, würden uns wahrscheinlich viele Beispiele einfallen, wie es tagtäglich, wie wir angerufen werden als Mann oder Frau. Also das bedeutet, dass diese Herstellung von Geschlecht als performativem Akt keine einmalige Handlung ist, sondern sie wiederholt sich ständig und ritualisiert. Und diese Wiederholung zitiert immer eine oder mehrere Normen. Und dabei erzeugt dieses Zitieren der Norm den Anschein, dass es sich dabei um eine Natürlichkeit, um eine Eindeutigkeit und eine Unveränderbarkeit handeln würde. Also so sind Frauen und Männer eben. Und die Autorität und die Wirkung dieser Äußerung geschieht nicht durch die SprecherInnen, sondern durch die Gebundenheit an soziale Konventionen und gesellschaftliche Normen. Und weil diese Äußerungen sich immer auf so eine Kette von vorherigen Äußerungen schon so zurückgreifen, da haben sich dann die Normen halt verdichtet. In diesem Fall die binäre Logik zwischen Mann und Frau. Also weil es immer wieder zitiert wird, verdichtet sich das zu Normen und dadurch daraus ziehen diese Äußerungen dann ihre Autorität. Also es ist die Performativität, die Macht des Diskurses, durch ständige Anrufungen und ritualhafte Wiederholungen Wirkung zu produzieren. Und das Problem ist, dass das Geschlecht eben nicht als ein Ergebnis dieser Äußerung verstanden wird, sondern als die Ursache dieser Äußerung und damit auch eben immer naturalisiert wird. Dieser sprachliche Prozess der Konstruktion von Geschlecht ist ein sehr machtvoller. Also, dass etwas konstruiert ist, heißt nicht, dass es nicht real oder wirkmächtig ist. Sprache produziert soziale Tatsachen. Und die Materialisierung des Körpers als Geschlechtskörper geschieht eben durch diese wiederholten Zuschreibungen von Mann oder Frau. Das bedeutet aber eben nicht, dass das Geschlecht losgelöst ist von der biologischen Materialität des Körpers. Als kulturell hergestellter Körper wird er immer nur durch die in ihm abgelagerten Diskursschichten greifbar. Das heißt, der Körper ist die Norm, die sich durch das Zitieren in so einem normativen System vergegenständigt. Der Körper ist irgendwie selbst ein Stück Gesellschaft, die Gesellschaft manifestiert sich in diesem Körper. Und im Grunde ist es nicht der Körper, der performativ immer wieder produziert wird, sondern vielmehr materialisiert sich die Gesellschaft und die symbolische Ordnung in diesem Körper. So könnte Performativität vielleicht als ein Speicher einer verkörperten Geschichte verstanden werden. Die normative Kraft dieser performativen Äußerungen funktioniert nicht nur über diese ständige Wiederholung, sondern auch wieder über über Ausschluss. In dem Zitieren der Norm wird auch ein Bereich entworfen, der nicht eingenommen werden darf. Ein Bereich, in dem das Subjekt in Anführungsstrichen falsch identifiziert ist. Also Körpergeschlecht, Geschlechtsidentität, die müssen immer übereinstimmen. Also man muss sich als männlich oder weiblich zuordnen. Und damit ist die Performativität des Geschlechts auch die Garantie für die kulturelle Wiederholung der Heterosexualität. Die Performativität des Geschlechts produziert erst das, worauf sie sich zu beziehen scheint, also die Zweigeschlechterordnung. Und damit, dass sie halt sozial hergestellt ist, erscheint sie auch als veränderbar. Die Anerkennung der Konstruktion und der Künstlichkeit dieser Geschlechtsunterscheidung ermöglicht eben die Ablösung, die Entnaturalisierung von Geschlecht. Das bedeutet zwar, dass das theoretisch Geschlecht als Variable denkbar ist, wo unendlich viele Möglichkeiten eröffnet werden, Geschlecht zu denken. Praktisch bleibt Geschlecht aber durch diese Matrix und im Zwang, sich dort einzuordnen, begrenzt. Das Subjekt ist immer wieder zur Wiederholung der vorgefundenen Machtstrukturen gezwungen. Doch trotzdem liegt in dieser Wiederholung halt nach Butler die Möglichkeit zu subversiver Verschiebung. Damit komme ich zum letzten Punkt der Subversion. Also dadurch, dass Geschlecht und heterosexuelle Matrix ständiger Wiederholungen bedürfen, sind sie halt auch anfällig für fehlerhafte Wiederholungen. Also das heißt, der Zwang der Performativität, dieser Wiederholungszwang kann ausgenutzt werden, um in Anführungsstrichen falsch zu zitieren und damit auch zu intervenieren. Damit soll dieser Wiederholungszwang der heterosexuellen Matrix halt ad absurdum geführt werden und die Wiederholung soll bewusst verschoben werden. Und halt, indem die Normen auf die ständige Wiederholung durch die Subjekte angewiesen sind und auch ihre Autorität nur durch diese Wiederholung bewahren können, besteht genau eben in diesem Punkt die Möglichkeit einer Subversion oder des Widerstandes, eben in der subversiven Art eine Wiederholung zu vollziehen. Butler erläutert in ihren Theorien ein paar Strategien. Ich werde jetzt die Gender-Parodien als Strategie vorstellen, um die heterosexuelle Matrix anzugreifen und, wie sie es nennt, zur Verwirrung der Geschlechter oder zu Gender Trouble anzustiften. Die parodistische Wiederholung des Originals offenbart, dass das Original nichts anderes als eine Parodie der Idee des Natürlichen und Ursprünglichen ist. Das versuche ich auch wieder im Folgenden näher zu erklären. Butler beschreibt vor allen Dingen in ihrem Buch Körper von Gewicht Drag-Inszenierung als übertriebene Darstellung und Inszenierung von Geschlechtsdarstellung als ein Beispiel von Gender-Parodien. Eine Drag-Queen hat ein männliches biologisches Geschlecht und inszeniert auf einer Bühne als Frau verkleidet vermeintlich weibliche Verhaltensweisen. Ein Drag-King umgekehrt ist eine Frau, die sich künstlerisch als Mann präsentiert. In dieser kulturellen Praktik der Travestie, also des Kleidertausches, wird die Vorstellung von einer ursprünglichen, geschlechtlich bestimmten Identität parodiert, indem Drags sich also als Mitglieder des anderen Geschlechts verkleiden, unterlaufen sie die Vorstellung von Geschlechternormen. Es gibt aber keine automatische Verbindung von Drag und einem widerständigen Akt von Subversion, die immer zur Entnaturalisierung von Geschlechternormen beiträgt. Butler bezeichnet Drag als einen Ort, an dem die Widersprüchlichkeiten von vermeintlicher Geschlechtseindeutigkeiten reflektiert werden können. Butlers These ist nämlich auch, dass eigentlich alle Geschlechtsidentitäten Drag sind. Der Begriff der Geschlechterparodie setzt nicht voraus, dass es ein Original gibt, das diese parodistischen Inszenierungen imitiert. Geschlecht ist als Wiederholung eigentlich schon immer Parodie, denn es gibt auch immer schon diese Differenz zwischen dem normativen Idealbild und dem, was wirklich gelebt werden kann. Also das vermeintliche Original verweist sich sowieso schon immer als Kopie, weil diese Wiederholungen können eigentlich nie exakt diese Idealvorstellung vollziehen und kein Mensch kann dieses Original verkörpern. Das bedeutet, dass das Geschlecht an sich immer schon eine Imitation von Norm ist und immer schon eine Parodie. Und Drag bezieht sich damit eben nicht auf ein vorgängiges Original, sondern zeigt einfach viel mehr schon, wie diese heterosexuelle Matrix sich selbst immer ihre eigenen Ideale imitiert. Und in diesem Sinne ist Drag dann subversiv, indem es diese Imitation widerspiegelt. Also mit dieser Strategie der Gender-Parodien geht es eben um die Betonung des Konstruktionscharakters von Geschlecht, und es ist gleichzeitig auch vielleicht eine Aufforderung zu Pluralisierung und Integration ausgegrenzter und verworfener Identitätsformen. Genderparodien können sicherlich in bestimmten Kontexten zum Nachdenken anregen und bestimmte Geschlechterbilder destabilisieren, aber die Geschlechterordnung auflösen, das können sie auch nicht, und das würde auch Butler so nicht sagen. Es geht eher darum, zu Verwirrung anzustiften. Daran gibt es sicherlich einiges zu diskutieren. Ich würde gerne zum Abschluss noch ein paar Gedanken dazu äußern. Ich finde erstmal, dass sowas wie Genderparodien als subversive Strategien sicher auf mehreren Ebenen voraussetzungsvoll sind. Es ist die Frage, wer die Kraft hat und auch die ökonomischen und sozialen und kulturellen Ressourcen, sich diese Strategien anzueignen. Und sicher verfügen nicht alle über den gleichen Zugang zu Mitteln, solche Parodien zu inszenieren. Butler und auch viele andere queere Theorien vernachlässigen meiner Meinung nach auch die realen und materiellen Lebensverhältnisse und die Verschränkung zu anderen Unterdrückungskategorien. Wenn ich jeden Tag darum kämpfe, zu überleben, habe ich vielleicht nicht unbedingt die Ressourcen, die Unterdrückung anzugreifen oder Normen zu unterlaufen. Das passiert sicherlich sehr oft im Alltag, vielleicht eher unbewusst, aber es ist eben nicht so ein strategischer Einsatz von Strategien. Und ich denke, es ist eben nötig, diese verschiedenen Lebensrealitäten mehr zu berücksichtigen. Ich habe den Eindruck, dass auch gerade bei Butler die gesellschaftlichen und historischen Machtverhältnissen, in denen diese Performativität des Geschlechts stattfindet, nicht so sehr beschrieben und diskutiert werden. Auch wenn es die ganze Zeit darum geht, dass irgendwas sozial hergestellt ist, beschreibt sie für mich jedenfalls das Soziale auch zu wenig. Dann noch zum letzten Punkt. Ich halte es für absolut notwendig, die Zweigeschlechterordnung in Frage zu stellen und anzugreifen. Zugleich denke ich, ist es aber auch nötig, darauf hinzuweisen, dass es noch immer Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern in dieser Gesellschaft gibt und dass dieses Machtverhältnis unsere Gesellschaft auch strukturiert. Frauen sind immer noch schlechter bezahlt als Männer, sind immer noch oft definiert auf diese Rolle der Mutter und sind in Führungspositionen weniger vertreten und so weiter. Und ich denke, dass manche Kämpfe vielleicht immer noch erstmal so eine eindeutige Identitätspolitik brauchen. Es ist in dieser Gesellschaft eben immer noch notwendig, dass es sowas wie Frauenhäuser gibt oder Mädchentreffs oder in jüngerer Zeit auch speziell Jungpädagogik. Also dieser Identitätsbegriff ist vielleicht in manchen Situationen nötig, um politisch handlungsfähig zu sein und Forderungen eben in einem bestimmten Namen stellen zu können. Ich will damit überhaupt nicht, das klingt jetzt ein bisschen so, als ob ich jetzt hier für Identitätspolitik wäre, das meine ich nicht. Ich denke nur, dass man bei dieser Dekonstruktion von Identitätspolitik auch eben immer die realen Machtverhältnisse im Blick haben muss und diese mit in die Überlegungen und vielleicht auch in die politischen Aktionen mit einbeziehen muss. Also es besteht eben so ein Spannungsverhältnis zwischen sozialer Konstruktion und der sozialen Wirkmächtigkeit dieser Zweigeschlechterordnung, und die muss reflektiert werden. Die Dekonstruktion von Identitäten bedeutet ja nicht die Dekonstruktion von Politik, das wurde in Queer-Theorie auch oft betont, und Butler hat geschrieben, es gehe nicht darum, dass sie bei einem politischen Ereignis nicht unter dem Identitätszeichen Lesbe auftreten möchte, sondern dass sie sich eine dauerhafte Unklarheit darüber verschaffen möchte, was genau Lesbe bezeichnet. Es geht also darum, die Identitäten als im Prozess und unabgeschlossen zu begreifen. Und so ein Stern hinter dem Wort Trans, das kann eben für die Offenheit und Offenheit der Grenzen der Zugehörigkeit, das kann vielleicht so eine Intervention sein auf so einer sprachlichen Ebene. Es ist also eben in der politischen Praxis sehr wichtig, diese Unabgeschlossenheit sichtbar zu machen. Und wenn eben im Namen einer Gruppe Forderungen gestellt werden, dann sollten diese Positionen immer als lokal, kontextspezifisch und in Anlehnung an Gayatri Chakravortis Bivak als strategischer Essentialismus verstanden werden. Also es ist wichtig, dass sie sich nicht dauerhaft verfestigen, sondern dass sie diese Forderung immer in einem bestimmten Kontext zu einem bestimmten Zeitraum gestellt werden. Und das ist ganz wichtig, darin zu reflektieren, dass man sich jetzt als eine Gruppe vereinheitlicht und im Namen dieser Gruppe Forderungen stellt, also genau sagt, wen schließe ich mit dieser Repräsentation ein und wen schließe ich damit aus. Damit ist es auch mit dem Vortrag aus. Danke. Also vielen Dank an Wiebke. Und wir haben wie immer ein Mikro, was rumgeht. Also wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ja, okay. Erstmal danke für den Vortrag. Der war echt super. Und ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage richtig formulieren kann jetzt, aber ich versuche es einfach mal. Und zwar gibt es ja nun auch mittlerweile wieder ganz, ganz viel Kritik an Judith Butler. Gerade von so der neomarxistischen Seite, Zizek und so ein Krams. Und ich wollte eben fragen, du hast ja schon so ein bisschen, also ein bisschen so gesagt, Identitätspolitik will ich jetzt gar nicht richtig sagen, ist mal ein, will ich jetzt auch nicht richtig eingeordnet werden, aber die Frage ist ja durchaus schon bei der Queer Theory auch, also ist das ein Weg, sozusagen sich frei von jeglicher Identitätspolitik zu machen, weil zum Beispiel, wenn ich mir Michel Foucault anschaue und gerade den späten Michel Foucault, der schaut sich eben auch die modernen neoliberalen Gesellschaften an und wie diese funktionieren und stellt ja auch dann fest, also ganz frei von Macht sind ja definitiv nicht und sowas wie Individualität oder so oder sozusagen dazu angerufen werden, dazu angehalten werden, flexibel zu bleiben, dynamisch zu bleiben, im Sinne des unternehmerischen Selbst, es gibt auch diesen Bröckling, der eine Studie dazu gemacht hat, zeigt, da weist er eben auf, dass sozusagen sowas wie Individualität und vielleicht auch sowas wie individuelles Geschlecht, wenn man so sagen möchte, vielleicht durchaus auch Teil eines Machtkalküls sein könnte, nämlich im Rahmen der Neoliberalisierung des Gesellschaftsgefüges. Und es gibt ja eben da diesen Vorwurf, Butler, ja okay, super, aber sie hat noch nicht, offenbar Foucault nicht ganz bis zum Ende gelesen, weil sie bleibt da eben so ein bisschen so stehen an so einer Kritik an einer Form von Macht, die disziplinierend wirkt, die ganz stark an einer Norm ausgerichtet ist. Das Besondere an dem neoliberalen Gesellschaftsgefüge ist ja das, dass es durchaus versucht wird, einen gewissen Spielraum zu lassen, den Individualität zu lassen, bis zu einem gewissen Rahmen zumindest, also solange es die Sicherheit der Gesellschaft eben nicht gefährdet. Aber dennoch ist es sozusagen Teil eines Kalküls, eben sich eben auszudrücken, sich möglichst vielfältig auszudrücken, individuell zu sein, auch individuell zu konsumieren. Und man fragt sich dann eben so Strategien wie eben wie Gender Banding etc. Ist das nicht eigentlich so eigentlich fast schon ein bisschen analog? Also ne, sei immer anders, bleib flexibel, bleib dynamisch, lass dich nicht fixieren, wechsel dein Geschlecht, ja, bleib innovativ. Und Richard Florida und so, und da gibt es ja einige, die Vertreter, die auch sagen, das kann man wirklich produktiv machen. Mhm. Ne? Und ich also deswegen, also sozusagen, wie stehst du dazu? Ja. Genau. Entschuldigung, wie lange Frage. Das war jetzt viel. Ich würde darauf gerade, was du zu Foucault gesagt hast, unheimlich lange gerne darüber reden, weil das ist mein Schwerpunktthema. das lasse ich aber mal lieber. Ja, du hast recht, dass diese Idee der Unternehmerin ihrer selbst und dieses Hochflexible in diesen sogenannten neoliberalen Gesellschaften sowas eigentlich wie queer auch total feiern könnte, weil es eben alles so flexibel ist. Aber ich glaube, diese... Hast du viel gesagt, deswegen muss ich das ein bisschen sortieren. Ich glaube, es kann ja nicht die Idee sein, weil die Gesellschaft so eine Flexibilität fordert, dass ich jetzt deshalb jetzt irgendwie starre binäre Kategorien an den Tag lege. Abgesehen davon funktioniert die Gesellschaft ja immer noch genau auf dieser zwei. Also ich habe gerade eine Stunde versucht zu erklären, warum das irgendwie so funktioniert und deswegen glaube ich, dass deine These so nicht ganz richtig ist und die Vereinnahmung von politischen und subkulturellen Konzepten, das ist ja immer eine Gefahr. Also die Dominanzgesellschaft vereinnahmt ja ständig irgendwie widerständige Gesten, womit sie dann ihre Widerständigkeit verlieren. Also, und das ist ja eigentlich auch ein Ding von Queer, irgendwie immer in Bewegung zu sein, immer weiter immer weiter kritisch zu reflektieren und eben sich nicht in diesen Normen anzupassen. Und ja, ich würde jetzt so gerne, ja, wolltest du was noch entgegnen? Ich kenne das auch, das, also ich glaube, es ist momentan ganz, ganz viele dran zum Thema, weil das auch aktuell ist, aber also ich will auch nicht sagen, es gibt nur definitiv eine Geschlechternorm und das würde ich auch alles unterstreichen. Ich glaube, dass es beim Geschlecht momentan auch am wenigsten flexibel ist, zu unserem aktuellen Zeitpunkt zumindest noch. Aber ich glaube schon, dass das eine gewisse Gefahr ist, eine Vereinnahmung, wie sie auch immer da ist. Ja, ich glaube, queer ist teilweise schon vereinnahmt und hip. Wie man damit umgehen soll, ist auch die Frage. Wie bitte nochmal? Also wie man damit umgehen soll, eben diese Gefahr. Sag ruhig weiter. Ich glaube, wie damit umgehen. Ich glaube, dass es sowieso ja, ein Kennzeichen von queer ist und auch, denke ich, von politischer Praxis auch immer sein. Deswegen habe ich wieder gesagt, ich will jetzt hier nicht für Identitätspolitiken sprechen, sondern ich glaube, es ist ständig die Position zu reflektieren und mein Verhältnis zu Machtverhältnissen zu reflektieren, inwieweit reproduziere ich Heteronormativität, inwieweit bin ich rassistisch, sexistisch und so weiter, das sollte ja eh immer stattfinden und in diesem Zuge denke ich, gilt es auch damit umzugehen, mit Vereinnahmungstaktiken und sicherlich sollte auch geguckt werden, wie diese Flexibilisierung der Gesellschaft halt auf uns Subjekte wirkt. Aber ich glaube, mehr Konkreteres kann ich jetzt ad hoc irgendwie nicht. Sorry. Hat sonst wer vielleicht darauf noch irgendwas zu antworten? Nicht direkt, aber ich wollte noch was anderes sagen. Also dazu, ja, ich habe mich damit jetzt nicht so total ausführlich beschäftigt, aber das ist ja, glaube ich, dieses, sag ich mal, Ding, dass halt der Kapitalismus alles absorbiert, weil das ja innerhalb der kapitalistisch formierten Gesellschaft entsteht. Also das ist mir dann so in den Sinn gekommen. Ich weiß gar nicht, ob du diese Ebene meintest. Also so dann irgendwie auch Ware dann, die halt so queer ist, die man dann kauft. Also das ist halt nicht außerhalb dessen. Aber eigentlich wollte ich was anderes sagen, und zwar fand ich halt den zum Schluss, also ich finde es total wichtig, halt dann diese Machtverhältnisse aufzudecken und Diskriminierungsformen, die dadurch also entstehen und damit einhergehen, irgendwie zu bekämpfen oder zu benennen. Aber andererseits entwickelt sich das oft in die Richtung, irgendwie so alle Geschlechter aufzulösen. Und ich wollte einfach nochmal dazu sagen, ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch nochmal deinen Senf dann dazu geben, dass ich es jetzt nicht für erstrebenswert halte, ich persönlich alle Geschlechter aufzulösen, sondern halt dass dieser Zwang bekämpft werden muss oder diese Spannung von Zwang und ne, dass das das Problem ist und dass ich eher sowas sagen würde wie eine Vielfalt der Geschlechter meinetwegen oder so und nicht, dass irgendwie ja, alles auflösen und so, weil ich finde es auch irgendwie, keine Ahnung, ich finde es okay, wenn ich, so wie sich das jetzt historisch entwickelt hat, dass ich, was ich als schön finde oder als hässlich finde. Da kann man da immer noch drüber streiten, was das für Zwänge reproduziert, aber genau, halt in die Richtung von... Ja, es geht ja auch nicht um eine Aufklärung, also es geht auch nicht, ich will auch echt den ganzen Tag Butler zu zitieren, es geht eben gar nicht um eine Auflösung von Geschlechterdifferenz oder eine Auflösung von Körpern, sondern es geht mit diesen theoretischen Ansätzen eigentlich gerade darum, das zu kritisieren, was du gerade gesagt hast. Also diesen Zwang zum Einordnen zu kritisieren und diese Heterosexualität als Norm zu kritisieren. Darum geht es gerade damit. Es geht also eine Geschlechterparodie oder es gibt ja auch andere Strategien bei Butler, das kann ja dieses gesellschaftliche System nicht auflösen. Es geht eher darum, durch Verwirrung und durch vielleicht auch mal nicht einordnen im Filmbeitrag einfach was in Frage zu stellen. Und ich glaube halt auch, dass die Vervielfältigung von Geschlechtern, also wenn wir jetzt sagen würden, wir haben 3, 4, 5 Geschlechter, das würde ja auch nichts bringen, weil immer noch könnten diese Geschlechter hierarchisiert werden. Also wenn es unendlich viele Geschlechter gäbe, dann wäre das möglich und da gibt es ja auch Ideen einfach, dass es so vielfältig ist, dass es so nicht mehr benennbar ist. Aber es geht mit dem, was ich heute vorgestellt habe, geht es auch nicht darum zu sagen, ja, damit können wir die Geschlechterdifferenz auflösen. Wir können sie halt damit erstmal sichtbar machen und diesen Zwang sichtbar machen und das in Frage stellen, ob das so nötig ist und welche Menschen wir damit ausschließen. Braucht das Mikro. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich finde, dass momentan die Piratenpartei vielleicht ein ganz gutes Beispiel war. Also wir hatten ja momentan mit der Piratenpartei und bei Piratinnenpartei kann man da nicht sagen. Kann man nicht? Nee. Oder doch? Okay. In den Medien wurde es auf jeden Fall diskutiert, breit und breit getreten. Da ging es ja dann, ob es bei der Piraten jetzt zufällig oder so, oder? Nee, wollte nichts Falsches sagen. Da ging ja die Debatte eben mit der Frage, sind wir Postgender? Und ich fand aber, das ist ein ganz gutes Beispiel eben dafür, wie dann einige Leute eben dann sozusagen den zweiten Schritt vom ersten machen und eben sozusagen versuchen eben aufzuzeigen, naja Leute, wir kennen die Queer Theory, wir wissen, das ist alles nur konstruiert und dementsprechend können wir einfach so tun, als ob es da keine Wirkmächtigkeit von Kategorien wie Race, Class, Gender gibt. Aber du hast ja auch schon gesagt und ich finde es immer wichtig sozusagen, dass ich mehr so als Absetzbewegung zu verstehen. Also es gibt da gewisse Kräfte, die uns durchaus in diese Matrix reinpressen, die kann man aber auch nicht einfach wegdiskutieren. Ne? Und da sozusagen, da muss man eben immer hinterher sein und immer kritisch reflektieren und drüber nachdenken und nicht einfach, die kann man nicht einfach so abschaffen im Sinne von, jetzt sind wir einfach alles. Das geht natürlich nicht. Ja, es ist auch ganz fatal zu denken, dass Konstruktionen keine Wirkmächtigkeit haben. Also nur weil, also das habe ich aber auch versucht deutlich zu machen, Konstruktionen sind sehr, sehr wirkmächtig. Also alles, was uns um uns herum als Wahrheit erscheint, ist ja im Grunde genommen eine Konstruktion, gerade die herrschende Wahrheit über etwas. In 15 Jahren kann eine andere Wahrheit da sein, weil da irgendwie, weiß ich nicht, aufgrund von der Forschung, die auch genauso konstruiert ist, andere Ergebnisse hervorkommen. Also das ist ganz wichtig zu betonen, Konstruktionen sind sehr, sehr wirkmächtig. Hat vielleicht noch jemand eine Frage, der sich bisher nicht getraut hat, sich zu melden oder den wir über den, die oder wie auch immer wir übersehen haben? Ich hätte eine Frage, die mir in diesem Zusammenhang öfter mal auf der Seele brennt sozusagen. Und zwar fände ich es schön, ich weiß auch nicht genau, wie man das machen soll, aber gerade in dem Rahmen so einer Veranstaltungsreihe, die ja sozusagen aus der linksradikalen Ecke kommt, fände ich es spannend zu diskutieren, inwieweit sich eigentlich so eine queere Utopie von ein Geschlecht pro Mensch oder gar keins oder wie auch immer eigentlich verhält zu der Idee einer Welt jenseits von Arbeit, Arbeit, Nation, Staat und Kapital. Also inwieweit sozusagen all die Gesellschaftskritik, die aus der kritischen Theorie seit Marx irgendwie kommt, inwieweit die sich eigentlich verhält zu einer Kritik an Geschlechterzuschreibungen. Ja, das hatte ich ja auch groß angekündigt in meinem Text, in meinem Ankündigungstext, dass ich das Verhältnis von kritischer Theorie, Marxismus und Feminismus reflektieren wollte. Das wollte ich auch immer schon mal so gerne tun. Weil ich glaube, ich habe das nicht geschafft, weil es war jetzt echt schon eine Stunde komplexer Kram und das ist für die nächste Veranstaltung auf jeden Fall, echt wäre das auch mal mein Traum. Weil ich glaube, dass es halt, dass es ein paar Dinge gibt, die ganz gut funktionieren, zusammenzudenken. Es gibt ja auch feministische Strömungen wie den materialistischen Feminismus, den ich ja auch heute mal ganz komplett nicht benannt habe. Und selbst die neueren Ansätze des materialistischen Feminismus beziehen sich mittlerweile auf Konzepte von Dekonstruktion. Also ich bin da, weil ich das dann ja gestrichen habe, nicht so belesen und ich glaube, dass ich mich auch im Rahmen von so vielen kritische Theorie-Nerds hier nicht in die Nesseln setzen möchte. Aber ich glaube halt, dass ein paar Sachen auf jeden Fall funktionieren, zusammenzudenken und ein paar Sachen, wie vielleicht der Subjektbegriff und so, da wird es, glaube ich, schwierig. Und Leute wie Butler, die beziehen sich ja durchaus auch auf Leute wie Althusser, der ja auch eher in so einem, der ja auch marxistisch ist. Und es gibt auch viele Feministinnen, ich glaube auch Monique Wittig, auf die sich Butler auch bezieht, ist zum Beispiel auch materialistische Feministin. Also müsste damit auch was zu machen sein, bloß kann ich das jetzt spontan dir nicht bieten. Aber ich würde es gerne. Kann es vielleicht jemand anders im Raum? Nein? Gut, dann werde ich dazu nochmal arbeiten und es der DP E-Mail schicken. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Viel von dem, was auf diese Art und Weise kritisiert wird, was ja auch schon lange getan wird, was ja auch gut und richtig und wichtig und was nicht alles ist, doch auch, das ist ja gerade auch angesprochen worden, dann doch immer, wie ich jetzt auch sagen, also im Bestehenden auf eine Art verändert, eingelöst und so weiter werden kann. Also ich kann mir durchaus einen queeren Kapitalismus vorstellen und das ist ein Problem. Und ich habe das Gefühl, damit wird sich einfach zu wenig beschäftigen. Ich staune immer, wenn ich Leute treffe, die zwar ausführlich sich mit Unterdrückungsverhältnissen in der Weise, wie ich das präsentiert habe, beschäftigt haben, die am Ende nicht auf die Idee kommen, Lohnarbeit zu kritisieren. Und da ist mir Ich glaube, dass poststrukturalistische Ansätze oder auch queere Ansätze die Kategorie Class komplett vernachlässigen. Ich glaube, ich kenne nicht viele Theoretikerinnen, die das mit reinnehmen. Ich denke, Spivak ist vielleicht eine. Dafür hat kritische Theorie viel zu wenig Ansätze, feministische Kritik reinzunehmen. Und ich glaube, dass da noch viel getan werden muss, weil also die feministische Forschung innerhalb so der kritischen Theorie-Ecke, das ist echt dünn und vielleicht wäre das gegenseitig dann auch mal zu bearbeiten. Auf jeden Fall. Also du hast recht und ja, queerer Kapitalismus ist auf jeden Fall, also kann ich mir auch vorstellen, dass das zusammengeht, queer und Kapitalismus. Und tut's ja auch irgendwie schon. Ich wollte nur auf einen Nachhinweis, und zwar, also ich weiß nicht, ob das Tove Säulern zum Beispiel. Nochmal bitte? Tove Säulern. Die ist noch ein ganz populär, die kommt glaube ich aus Österreich oder so. Okay. Tove Säulern. Und die schreibt momentan eine ganze Menge also Richtung, also sozusagen über die Gefahr des queeren Kapitalismus. Okay. Und macht das eben dann vor allen Dingen der Lektüre von Marx, späten Foucault und was macht die noch und eben ja Zizek und so ein Kram, diese ganzen Psychoanalytiker, die man da vorne hat. Kannst du den Namen nochmal sagen? Ich habe es immer noch nicht. Tove Säulern. Okay, ja, ich jetzt habe ich auch, den Namen habe ich schon mal gelesen, aber nicht. Das ist interessant zu dem Thema. Also Neomarxismus. Ja, ja. Ist sie nicht auch sehr, sehr provozierend? Ja. Ich erinnere, dass ich irgendwas gelesen hätte, dass... Ich bin gerade auf der Welle momentan, als Okay. Ja, ich habe irgendwas gelesen. Okay. Wenn es sonst gerade im Moment keine Fragen gibt, habe ich noch eine. Und zwar hast du ja von so subversiven Strategien geredet und gerade in dieser Queer Theory sind ja auch gerade die Wirkmächtigkeit von Sprache wird da ja auch betont und du hast am Ende auch schon so ein bisschen darauf hingedeutet, dass es diese Geschichte mit den Sternchen gibt, die halt auf mehr als nur Männer und Frauen auch so in Texten, in Linksradikalen und so weiter auch hinweisen sollen oder Unterstrich oder sowas ist da. Hältst du das für eine schlaue Strategie, das zu machen? Ja, ich glaube, also ich persönlich halte es auf jeden Fall für eine schlaue Strategie, weil die Sprache für uns ja auch manchmal nicht so viele Sachen bereithält und die Einführung dieses Unterstrichs oder dieses Gender Gaps, weiß ich, wissen alle, was es bedeutet? Also wenn ich ein Wort wie ZuhörerInnen, dass ich Zuhörer-Innen schreibe, weil die Kritik ist eben, oder die Geschichte dieser Sache ist eben, dass Zuhörer immer dieses Allgemeine, eigentlich immer nur das Männliche meint. Und dann wurde begonnen mit diesem sogenannten Bin-I, also diesem großen I, erstmal das Weibliche einzuschreiben, also erstmal Frauen überhaupt als Objekte sichtbar zu machen. Und innerhalb dieser Queer- und Entwicklung ist es dann zu diesem Unterstrich gekommen. Und es gibt manchmal ganz viele Diskussionen darüber, ob jetzt großes I ein Gender Gap oder ein Gender Gap und dann hinter ein großes I und das führt zu vielen politischen Diskussionen. Und ich halte das für sehr wichtig, weil dieser Unterstrich versucht halt, so einen Raum zu schaffen, jenseits von diesen männlichen und weiblichen Endungen. Also indem ich halt diesen Strich da reinmache, habe ich nicht nur Zuhörer, Zuhörerinnen, sondern ich habe auch noch vielleicht was dazwischen, was die Sprache irgendwie noch nicht bietet und es ist vielleicht eine Möglichkeit, sich da einzuordnen. Und auch das Sternchen hinter diesem Trans, denke ich, ist auch eine Strategie, um die Offenheit von den Grenzen, was halt unter Trans zu verstehen ist. Also hinter Trans stehen Transgender, Transsexuelle, Crossdresser, weiß ich nicht, unendlich viele Sachen. Das soll ja auch unendlich sein, mir fallen jetzt keine weiteren Kategorien ein, aber dieses Sternchen bedeutet irgendwie sowas wie ein Unendlichkeitszeichen irgendwie. Da kann ganz unendlich viel drunter verstanden werden. Und dieses Sternchen und auch dieser Unterstrich, das macht ja, wenn ich einen Text lese oder auch wenn ich spreche, das schafft eine Aufmerksamkeit. Das ist ja erstmal so ein Stolpern oder wenn ich es irgendwo lese, dann stoße ich da erstmal gegen und dann mache ich mir vielleicht ein paar Gedanken darum oder so. Und gerade beim Sprechen, wenn man immer SprecherInnen und wenn man das viel durchzieht, dann denke ich, wird damit ja auch eine Position eingeschrieben, die vielleicht vorher so nicht da war. Also würde ich sagen, ja, ist irgendwie auf eine Art und Weise auch subversiv, ist natürlich dann wieder angeeignet und also wenn es dann, ja weiß ich nicht, zu normal wird oder so, vielleicht hat das dann auch nicht mehr so die Kraft. Aber erstmal würde ich sagen, ja.